Okay. Wo sind wir heute? In der Notaufnahme oder in Praxis? In der Praxis oder? Wo ich bin oder wo Sie sind oder wo wir heute Ja, unsere Schauspielerinnen. unsere Schauspieler sind in der Notaufnahme. Notaufnahme. Ja, 20. Vielleicht können wir anfangen. Ja, gerne. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne das Aufnahmegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Martin Bauer. Martin ist der Vorname, Bauer der Nachname. Herr Bauer, kann ich richtige Aussprache? Ja, Bauer ist richtig, ja. Okay. Herr Bauer, wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 20. August Was ist das? 1961. Okay. Wie viel wiegen Sie? Oh, viel. 85 Kilo. 85. Okay. Wie groß sind Sie? 1,76 Meter. 1,76 m. Eigentlich nicht so viel. Okay. Herr Bauer, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so seit einigen Stunden so starke Schmerzen in der Brust. Ja. Seit einer Stunde, ja? Ne, seit einigen Stunden so, ja, Einige haben Stunden. wir ja Ungefähr. seit dem Frühstück. Also jetzt haben wir seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden. Okay, haben Ihre Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Sie sind plötzlich aufgetreten. Plötzlich. Okay. Ihre Schmerzen, sind Ihre Schmerzen zunehmende? Manchmal werden sie etwas stärker, aber ja, mir Ja. im Krankenwagen, ich bin ja mit dem Krankenwagen gekommen, da hat mir ein Sanitäter so einen Spray gegeben in den Mund. Aha. Danach war es etwas besser, Etwas. etwas. Okay. Können Sie Ihre Schmerzen besprechen? Es ist steckende oder drückende oder krampfartige Schmerzen? Es ist mehr so ein drückender Schmerz, wie wenn mir jemand so die Brust zusammendrückt. Okay, Herr Bauer, jetzt messe ich Ihre Oxygen-Sauerstatting Ja. und so schnell wie möglich Ihre EKG Ja, Elektrokardiograph. Elektrokardiografie schreiben. Ja. Gleichzeitig frage ich stelle ich meine Fragen. Ja, Alles in okay. Ordnung? Ja. Okay. Sie haben gesagt, nach dem Frühstück tritt Ihre Schmerz auf. Heute, das war ja Okay. nur bisher einmalig. Also was habe ich noch nie gehabt vorher, so richtig. Sie haben früher nicht ähnliche Beschwerden. Ja, vielleicht mal vor 3 Wochen, da habe ich beim Nachbarn auch geholfen, ein Loch zu graben im Garten mit der Schaufel. Aha. Und da war es auch etwas eng über der Brust, aber nicht so schlimm wie heute. Okay. Wo sind Ihre Schmerzen genau? Also hier im Brustkorb und das geht so ein bisschen hier oben in den Hals hoch. So. Ja. Okay. Ihre Schmerzen strahlen in Ihrer Hals? Ja, ein bisschen und so nach oben hier. Nach oben hier, okay. Stimmt nicht. Okay. Sind Ihre Schmerzen, Sie haben gesagt, nach dem Oxygen und Gase, es ist ein bisschen leichter, ja? Der Sanitäter hat mir einen Spray gegeben. Ein Spray. Mhm. Was hat er unter die Zunge gesprüht. Okay, verstehe ich. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn 1 ist sehr leichter und 10 ist sehr starke Schmerzen sind? Können Sie mir... 8. 8. Ja. Was denken Sie, was könnte eine bestimmte Ursache für Ihre Schmerzen auftreten? Können Sie sagen? Also heute war es so beim Frühstück. Vor 3 Wochen habe ich ein bisschen Belastung gearbeitet. Stark arbeiten. Okay, verstanden. Waren Sie vor drei Wochen beim anderen Arzt? Nein, das ging danach auch wieder weg und dann habe ich gesagt, nee, ich war danach nicht, deswegen nicht beim Arzt. Haben Sie wegen die Schmerzen eine Medikamente eingenommen? Nein. Vor 3 Wochen? Nein. Sind Ihre Beschwerden verbunden mit dem Atmen? Aufatmen Nein. und Einatmen wechseln das? Nee. Nicht. Haben Sie Sodbrennen? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich vertrage vom Essen her, kann ich alles essen. Mein Arzt sagt nur, ich esse zu viel, deswegen bin ich zu schwer. Verstehe ich. Leiden Sie an bestimmten chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder Herzkrankheit? Ja, ich habe so seit, wie lange, seit ungefähr 10 Jahren, 12 Jahren habe ich hohen Blutdruck. Mhm. Und dann nehme ich auch Medikamente ein. Welche Medikamente nennen Sie? Auf deinem Zettel habe ich hier das stehen, da steht Lamipril oder Candesartan. Candesartan. 8 Milligramm. 8 Milligramm. Okay. Okay. Besuchen Sie beim Hausarzt oder Herzarzt, Kardiologie regelmäßig? Ich gehe regelmäßig zum Hausarzt wegen meinem Zucker. Wegen Zucker. Haben Sie auch Blutzuckerkrankheit? Ja. Nehmen, wie viele Jahre haben Sie das? Ja, auch so seit knapp 10 Jahren. 8 Jahre, 9 Jahre. Okay. Nehmen Sie wegen Blutzucker Medikamente ein? Ja, was steht hier? Metformin? Metformin, 100 ja. Milligramm. 850. Morgens eine halbe und abends eine. Morgens halbe und? Abends eine ganze. Eine ganze. Okay. Dann nehme ich noch was ein gegen hohes Cholesterin. Cholesterin. Das heißt, oh, das ist auch ein schwieriges Wort, das heißt Rosuvastatin. 5 Milligramm. Eine Tablette morgens. Okay. Sind Sie schon operiert worden? Ja, aber das ist schon ganz lange her. Als Kind hatte ich eine Blinddarmoperation. Blinddarmoperation. Und eine Knieoperation, Meniskus. Mhm. Auf dem rechten Knie vom Fußballspielen war das damals. Aber die Operation war erst vor 10 Jahren. 10 Jahre. Okay. Haben Sie allergisch gegen etwas? Allergie? Ja. Nein, ist mir nicht bekannt. Nicht bekannt. Sind Sie gegen Corona vollständig geimpft? Ja, ich habe 3 Impfungen. Auch Impfungen. Erst vor 6 Wochen habe ich eine, wie heißt die, Boosterimpfung gekriegt. Boosterimpfung, genau. Ja. Haben Sie in letzter Zeit Fieber? Nein. Da haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, habe ich auch. Mehr Schweiß nicht. Nee, habe ich alles nicht gehabt. Ich fühle mich sonst eigentlich immer ganz gut, bis auf jetzt diese Brustschmerzen. Morgen. Verstehe. Husten Sie? Wie bitte? Husten Sie? Husten? Nee. Obwohl ich rauche ja. Also manchmal huste ich schon etwas, aber nicht so schlimm. Okay. Fühlen Sie sich Herzrasen und Herzklopfen? Nein. Mit deinem Schmerzen? Nein. Mit deinem Schmerzen? Nee. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, immer ein bisschen zugenommen, aber das hängt am Essen. Hey. Ich bewege mich nicht so viel. Ich bin Busfahrer von Beruf. Ja. Ja. Wie viel Kilogramm haben Sie im letzten Monat zugenommen? Im letzten Monat kann ich das jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, innerhalb von einem Jahr vielleicht 2 Kilo. Okay, verstehe ich. Trinken Sie genug Wasser? Wasser? Ja, Wasser trinke ich schon. Ich nehme mir immer mit, wenn ich Bus fahre, nehme ich mir eine große Flasche Wasser mit. Und die ist dann auch, wenn es draußen noch wärmer ist, nehme ich vielleicht noch mehr mit. Aber die trinke ich dann am Tag, im Laufe eines Tages aus. Ja. Okay. Ist Ihnen übel oder haben Sie erbrochen? Nee. Nicht. Ist Ihnen schwindelig, besonders in letzter Zeit? Nee. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Oh, ich kann gut schlafen. Ich schlafe gut. Okay. Haben Sie in Ihrer Stuhl Verfärbung bemerkt? Was für eine Verfärbung? Haben Sie im Stuhl Blut bemerkt? Nein. Nee, das ist in Ordnung. Sie Durchfall oder Verstopfung? Nee, ich habe vor 3 Jahren eine Darmspiegelung machen lassen, eine Vorsorgedarmspiegelung. Und das war alles gut. In Ordnung. Okay. Herr Bauer, ich möchte ein bisschen für Sie und für mich zusammenfassen. Sie haben heute Morgen ungefähr vor 3 Stunden aufgetretene und drückende Brustschmerzen. Nach dem Frühstück fängt ihr Schmerz an. Und ähnliche Beschwerden hatten Sie vor 3 Wochen nach dem schwierigen Arbeiten. Ja. Sie haben Bluthochdruck und erhöhe Blutfettstoff. Ja. Und sie haben auch Zuckerkrankheit. Ja. Ja. Sie nehmen regelmäßig drei Medikamente ein. Ja. Candarvastatin und Metformin und Rosuvastatin. Ja. Ja. Und sie haben sie haben kein Fieber. Okay, einverstanden. Okay, ja. Sie haben gesagt, ich bin Raucher. Wie viele Päckchen rauchen Sie täglich? Päckchen, ja, so eine Schachtel. Zigaretten. 20 Zigaretten am Tag. Und das aber auch schon ziemlich lange, 40 Jahre. 40 Jahre rauchen Sie seit 14 Jahren? 40. 40 Jahren. Ja. Täglich 20 Zigaretten, ja? Ein Schachtel ist 20 Zigaretten. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, abends mal eine Flasche Bier, so, aber 0,5, ein halber Liter, eine Flasche. Abends. Ja, täglich. Okay, ja, diese Frage ist nicht persönlich, sondern allgemeine Frage. Drogen Sie? Oder probieren Sie Drogen? Nein, nee. Okay. Herr Bäumer, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern, mein Vater, der ist mit 68 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Ah, tut mir leid. Meine Mutter ist 86 Jahre alt. Die lebt noch und hat etwas hohen Blutdruck. Aber sonst ist sie ganz gesund, ganz gut. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, die hat auch hohen Blutdruck. Sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet, lebe. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder, die sind 30 Jahre alt und 32 Jahre. Die sind gesund. Sie sind auch gesund. Okay. Herr Bauer, ich habe von meiner Seite wichtige Fragen gestellt. Ich habe jetzt Ihre EKG geschrieben und jetzt kontrolliere ich und Ihre Oxygensättigung, Oxygen-Level, nein. Sauerstoffsättigung ist normal. Und, auf jeden Fall nehme ich für Sie mit Maske Sauerstoff. Ja, ich bekomme Sauerstoff jetzt. Ja. Okay. Und was glauben Sie, was es sein kann? Ja, jetzt ist so früh zu sprechen, aber ich möchte ein paar Blutbildparameter kontrollieren und wieder EKG werde ich schreiben und kann ich nachdem mit meinem Oberarzt Besprechung bestimmte Diagnose sagen. Ja, so können wir das machen. Ja. Sie brauchen 5 Minuten? Ja. Okay. Vielen Dank. Ja, bis gleich. Bis gleich. So. Sind Sie bereit? Ja, können wir. Okay. Anfangen. Okay. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Hätten Sie Zeit? Ja. Okay, ich habe neue Patienten in der Notaufnahme aufgenommen. Ein 60-jähriger Patient, Herr Martin Bauer, stellte sich bei uns wegen seit 3 Stunden bestehender, drückender, zunehmender nach dem Frühstück auftreten der Brustschmerzen vor. Okay. Der Patient berichtet darüber, dass diese Beschwerden plötzlich aufgetreten seien. Ja. Die Intensität der Schmerzen sei 8 auf der Schmerzskala. Okay. Und er habe die in seinem Hals ausstrahlende Schmerzen. Ja. Ihre Schmerzen seien linke Brustkorb schwer. Ja. Stärker. Und er hat gesagt, dass ähnliche Beschwerden früher vor ungefähr 3 Wochen nach der Belastung aufgetreten sein. Okay. Okay. Gibt es Auffälligkeiten bei den Vitalparametern? SpO2, Blutdruck? Okay. Ja, ich habe gemessen, SpO2 ist 92. Ja. Und Blutdruck ist 140 zu 100. Okay. Und EKG habe ich schon geschrieben. Okay, 2, 3 und AWV gibt es, wie können wir, ST-Segmente. ST-Elevation? ST-Elevation. Okay. Ja, deswegen nehme ich diese Patientin 300 Milligramm Acetylsalicylsäure. Ja, Acetylsalicylsäure. Säule, und Oxygen gebe ich. Hat der Patient schon Nitro bekommen? Bitte schön. Hat der Patient schon Nitro-Spray bekommen? Ja, im Krankenwagen haben meine Kollegen Nitro-Spray gegeben. Okay, und wie war die Reaktion? Ja, nach dem Nitro-Spray, seien ihre Schmerzen leichter worden. Okay, also er ist Nitro-positiv. Nitro-Spray-positiv. Ja. Nitro-Spray-positiv-Effekt. Ja. Hat der Patient Risikofaktoren? Ja, er leidet an ungefähr 10 Jahre arterielle Hypertonie und ungefähr 9 Jahre Diabetes mellitus und Hypercholesterolemie. Okay. Wegen dieser chronischen Erkrankungen nehme er Rosuvastatin 5 Milligramm täglich einmal und Metformin 800 Milligramm täglich anderthalb Tablette und Candesartan Candesartan 10 Milligramm täglich einmal nehme er ein. Ja, okay. Außerdem sei an Herz Myokardial Infarktus gestorben. Mhm. Und seine Mutter sei an arterielle Hypertonie. Seine Mutter leide an arterielle Hypertonie und ihre Schwester, seine Schwester leide an auch arterielle Hypertonie. Okay. Gut. Was denken Sie differenzialdiagnostisch oder Ihre Diagnose? Ja, als Verdachtsdiagnose kommt Myokardial Infarktus in Betracht und als Differentialdiagnose kommen was bedeutet das? Entschuldigung. Ja, Myokarditis, ja. Denke ich, aber wegen EKG eliminiere ich diese Diagnose. Okay. EKG, Sie haben schon das EKG geschrieben und ohne EKG, woran denken Sie eventuell noch? Kann es eine Pleuritis sein? Ja, Pleuritis auch. Außerdem Typ A oder Typ B. Aortadissektionen. Ja, Aortadissektionen. Okay. Gut. Jetzt haben Sie das EKG ja schon geschrieben und das EKG zeigt gewisse Auffälligkeiten. Jetzt müssen Sie noch abwarten, was die Labor ergibt. Aber der Patient ist ja, die Vitalparameter sind ja recht gut noch. Der diastolische Blutdruck leicht erhöht, aber sonst scheint es Kreislauf stabil zu sein. Ist das EKG rhythmisch? Hat er einen Sinusrhythmus? Oder? Sinusrhythmus, ja. Indifferentialtyp. Ja. Gut. Ja, also für meine Begriffe gehört der Patient stationär aufgenommen. Er gehört auf die kardiologische Überwachung der Intensivstation. Und wir müssen dann schauen, ob wir gegebenenfalls auch eine Koronarangiographie machen. Angiographie. Das ist ja noch ein günstiges Zeitfenster, 3 Stunden. Das geht noch. Gegebenenfalls können wir ja eventuell über eine Lyse oder über eine PTCA dem Patienten helfen. Ja. Ja. Ja. Was können wir in der Notaufnahme für Myokardial Infarktus noch? 30 Milligramm Asa nehme ich und Nitrospray nehmen meine Kollegen. Ja. Und dann. Gut, man könnte ihm eventuell jetzt noch einmal Nitrospray geben, testweise. Hauptsache, er hat eine gewisse Schmerzreduktion. Nehmen wir Morphin, Entschuldigung. Geben wir Morphin? Kann man durchaus probieren. Ich würde aber mit der Dosierung auch vorsichtig sein bezüglich der Atmung natürlich. Aber vielleicht erst noch mal Nitrospray geben. Der Druck ist aber schon ganz gut, der Blutdruck. Wir müssen den Blutdruck jetzt nicht dramatisch tiefer noch tiefer senken, nicht? Vielleicht den diastolischen. Aber würde ich kontrollieren. Wir haben aber gleich schon in der Notaufnahme O2, SpO2-Messung gemacht und die Vitalparameter überprüft, besten an den Monitor anhängen. Der Patient hat dann eine Sicherheit, dass mit ihm auch etwas geschieht, dass sie sich gut kümmern. Und das ist wichtig. Und er hat viele Risikofaktoren eben für eine koronare Herzerkrankung. Das Rauchen, Übergewicht, Zucker, die familiäre Vorgeschichte, das haben Sie alles berichtet. Und ich denke, ja, der Patient ist jetzt erstmal gut versorgt. Und das haben Sie ruhig und gut gemacht. Bauen Sie nicht zu komplizierte Sätze, weil dann ist manchmal die Grammatik in Deutsch schwierig. Lieber etwas einfache Sätze ist manchmal besser. Haben Sie nicht so viel Stress dann. Aber wichtig ist, ich habe zuerst gedacht, Sie vergessen die Risikofaktoren in der Anamnese mit dem Rauchen. Aber das haben Sie ja alles noch abgefragt. Das war gut. Bei Candesartan denken Sie dran, Candesartan und nicht Candesartatin. Ja. Und Candesartan gibt es nicht als 10 Milligramm Tablette, sondern nur als 8 Milligramm. Ja, ich mache mit Statin-Tablette zusammenstellen. Okay. Also Candesartan, 8 Milligramm, hatte ich, glaube ich, gesagt, da hatten Sie mich nicht gefragt nach der Dosierung, 1,0,5 und Rosuvastatin, das war aber richtig. Ja, gut. Ja. Ja. Haben Sie bald Prüfung? Ja, Talg FSP werde ich am 5.2. In Duisburg ab. Okay. Ablegen. Und eigentlich wohne ich in Hessen. Und im April, ich vermute, meine Prüfungstermin bekommen. Ja. Ja, ich habe zwei Prüfungen. Zwei Prüfungen? Ja. Warum zwei? Ich möchte mich beim Schleswig-Holstein bewerben. Ja. Deswegen brauche ich Talg FSP. Ja. Auf jeden Fall möchte ich im hessische Arztkammerprüfung auch. Okay. Ja, Schleswig-Holstein ist sehr kleiner Land. Deswegen ist es so schwer, neue Stelle zu befinden. Entschuldigung, ich habe nicht. Ich habe nicht richtige gehört. Nicht gehört. Ja, okay. Mein Internet ist so schlecht. Entschuldigung. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, von mir aus können wir das jetzt auch beenden. Und wir können gerne nächste Woche wieder ein Training machen. Dann ist es mir aber wieder, ja, wir können es auch auf den Dienstag machen. Nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag und 18 Uhr. 18 Uhr. Okay, verstanden. Okay. Ja, vielen Dank. Gut, dann sage ich allen Beteiligten und Zuschauern einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ihnen. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Danke Ihnen. Schönen Abend. Vielen Dank.